In der Technik heute Nacht Gudrun Hausen. Morgen gibt es wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und Samstag ist mein prominenter Gast Anke Engelke. Bis dahin, tschüss.